Und jetzt übernehme ich Veiters Zepter und beginne mit ein paar Worten zu Rüdiger. Rüdigers Arbeit begleitet mich de facto seit vielen Jahren. Er stand mit seinem Wirken bereits vor 25 Jahren an einer existenziellen Weggabelung meines Lebens. Ich hatte damals mein Medizinstudium geschmissen. Ich suchte und wusste nicht, was. Es war eine dunkle und schmerzhafte Zeit. Ich stamme aus einer atheistischen Familie und das Wort Seele kam bei uns nicht über die Lippen. Es waren unter anderem Rüdigers Bücher, die völlig neue Dimensionen des Lebens erschlossen. Sie stießen in ihrer Komplexität und Tiefe Türen zu lange verschlossenen inneren Universen auf. Sie halfen mir, in meiner damaligen Krise den tieferen Sinn zu erkennen. Sie halfen mir, das Ringen von archetypischen Kräften in mir zu verstehen und Licht und Schatten dieses Prozesses zu integrieren. Das zweite Mal beschenkte er mein Leben, als meine Frau und ich begannen, Fastenseminare anzuleiten. Ich würde gern wissen, wie vielen tausend, wenn nicht sogar Millionen Menschen Rüdigers profunde Sicht auf das Fasten geholfen hat, den Wert des Verzichts schätzen zu lernen und Fasten aus einem pur körperlichen Reinigungsritual in einen alchemistischen Transformationsprozess für Körper, Geist und Seele zu verwandeln. Das dritte Mal kreuzten sich unsere Wege vor 2 Jahren, als wir Rüdiger einluden, unsere große Life-Coaching-Community mit seinem Wissen zu bereichern. Seitdem sind wir Freunde und arbeiten leidenschaftlich gern zusammen. Für mich ist Rüdiger ein geistiger Titan mit einem inneren Zugang zu einer riesigen Bibliothek an Wissen. Sein Geist wandelt spielerisch von den alten Griechen in die Moderne und wieder zurück. Dabei deckt er verborgene Fäden einer tieferen Verbindung zwischen den Dingen auf. Er nutzt für mich auf eine faszinierende Weise aktuelle Ereignisse, um die ewigen Kräfte des Lebens zu erklären. Wenn du ihm zuhörst, kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus. Wahrscheinlich steht in so gut wie jedem deutschsprachigen Haushalt ein Buch von ihm. Er ist für seine provokativ hinterfragende Sichtweise auch oft angegriffen worden. Doch er hat sich nie verbiegen lassen. Für mich besteht sein größter Beitrag darin, dass er der Wissenschaft, besonders der Medizin, die Seele zurückgegeben hat. Als die Idee für dieses gemeinsame Projekt aufkam, habe ich nicht eine Sekunde gezögert. Erstens ist es eines meiner Lieblingsthemen. Und zweitens ist es mir eine Ehre, mich mit Rüdiger in diesen Dialog zu geben. Wir sind sehr verschieden und wir sehen vieles verschieden, doch die Basis unserer Freundschaft ist Respekt für die Andersartigkeit des anderen und die Neugier aus den Polen heraus, eine dynamische Synthese zu finden. Ich hoffe, dass ich Rüdigers Leserschaft, die die Lebensprinzipien bereits kennen, durch meine Sicht eine echte frische Bereicherung bieten kann. Und ich freue mich sehr, den Lesern und Hörern meiner Bücher Rüdigers Herangehensweise präsentieren zu können. Sie bringt eine Komplexität und Tiefe mit sich, die ich heutzutage in vielen Ratgeberbüchern vermisse. Ich gebe seit vielen Jahren Seminare zum Thema Reichtum und habe mittlerweile ca. 10.000 Klienten live und online dabei begleitet, mehr gesunde Fülle in ihrem Leben zu manifestieren. Für dieses Buch bin ich ganz neu abgetaucht. In jedes einzelne Lebensprinzip. Ich habe sie zu mir sprechen lassen. Ich habe geforscht, wo und wie ich ihr Wirken in meinem Leben und dem meiner Klienten beobachten konnte. Allein beim Schreiben dieses Buches ist mir so viel klar geworden. Über den Ursprung der Illusionen des Mangels. Über die Natürlichkeit von gutem Reichtum. Über die Einzigartigkeit eines jeden menschlichen Weges durch das Leben und hinein in eine innere Fülle, nach der wir alle suchen. Über die Macht von Bewusstheit. Du wirst staunen, wie allein das Hören und geistige Einatmen der Prinzipien positive Veränderung in Gang setzen wird. Ich habe beim Schreiben sehr oft dankbar gestaunt. Mir ist noch einmal viel tiefer klar geworden, wie kostbar, einzigartig und vollkommen jeder Mensch ist. Und dass uns ein Paradies anvertraut wurde, innen und außen, das wir in seiner Schönheit noch nicht ansatzweise begriffen haben. Ich habe auch noch einmal kristallklar verstanden, wie bedeutsam es ist, dass wir Menschen uns wach miteinander verbinden. Gerade weil wir so verschieden sind, können wir gemeinsam so viel mehr erreichen. Ich wünsche mir sehr, dass dieses im wahrsten Sinne alchemistische Hörbuch dich mit dir zutiefst versöhnt. All die archetypischen Kräfte in dir sanft erweckt, Licht in den Schatten bringt und dir Wege zeigt, dein natürliches Recht auf Fülle freudvoll wahrzunehmen. Gerade eben, während ich zu dir spreche, empfinde ich ein leises Gefühl von Vorfreude und das mag verrückt klingen, ich glaube, es ist nicht nur meine, sondern auch deine Freude. Denn vor dir liegt eine spannende Entdeckungsreise in den Reichtum deines Lebens. Und ich danke dir, dass ich dich dabei begleiten darf. Kommen wir nun zum Inhalt dieser Lektüre. Ich möchte dich noch einmal an den Prolog am Anfang des Hörbuchs erinnern. Mangel ist nicht real. Mangel ist ein Irrtum im Geist. Vielleicht hast du gedacht, Mangel soll nicht real sein, spinnt der? Dieser oder ein ähnlicher Gedanke könnte dir beim Hören dieser Zeilen gekommen sein, wenn du dich selbst gerade in einer finanziell klammen oder, ganz auf den Punkt gebracht, beschissenen Situation befindest. Oder wenn du dabei an die ca. 3 Millionen Kinder denkst, die immer noch jedes Jahr weltweit an Unterernährung sterben müssen. Angesichts solcher Statistiken oder deines eigenen Kontoauszugs mag ein Satz wie »Mangel ist nicht real« zynisch wirken. Wir kennen uns wahrscheinlich noch nicht persönlich, doch nichts liegt mir ferner, als mich über die Erfahrung von Mangel lustig zu machen. Schau, ich bin kein Fantast, der die Welt durch eine rosarote Brille sieht. Viele meiner Klienten müssen mit sehr wenig Geld zurechtkommen, kenne ihre Sorgen und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, am Ende eines Monats zwischen zwei hoffnungslos überzogenen Konten hin und her jonglieren zu müssen, um die Miete und andere Rechnungen bezahlen zu können. Über viele Jahre war mir die Erfahrung des Mangels und der damit verbundenen Angst vertraut, die sich wie ein bleierner Nebel auf die Brust legt und das Denken lähmt. Ich schaue auch Nachrichten, ich lese Statistiken. Ich kann mich und will mich auch gar nicht gegenüber dem Leid auf unserer Welt abschotten, selbst wenn es mir gut geht. Dennoch behaupte ich, Mangel ist nicht real. Er ist eine trügerische Illusion des menschlichen Geistes, die sich nur leider verdammt real anfühlen kann.